So, Philipp, was magst du denn jetzt, wenn du die Regeln nicht erklären kannst? Erklären, um welches Format es sich heute handelt, denn wir haben mal wieder ein Kurzformat erdacht und erbracht von Jürgen. Jetzt gehen uns langsam die kurzen Buchstaben dann irgendwie aus. Ne, das C das haben wir C, noch und das H haben wir das noch. Das C, also das C, ich nehme das C. Und was, für was Schau steht für das C? C? Erklär es uns, Jürgen. Für Kriminelle, die hingerichtet werden und vorher noch mal mehr, mal weniger intelligente Dinge von sich geben. Herzlich willkommen zu Ach Crime. Ach Crime ist gar nicht so schlecht. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ach, lass das lieber. Es ist wie dieses alte, wie ist das, X-Faktor in Deutschland, glaube ich, dieses. Aber nur eine der drei Geschichten stimmt. Stimmt diese Geschichte, die sie gerade erlebt haben, oder der, nicht? Der Typ war so geil. Riker? Ja. Ja. Das war so ein geiler Typ. Ripley, oder? War denn Ripley? Da gab es auch, das gab es ja in mehreren Varianten. Aber gab es nicht eins mit, oh, wie ist das? Also auf Deutsch hieß das X-Faktor. Ja, ja, aber ich habe mich neulich erst. Ja, der Kopi, also der zweite Mann von Enterprise, Next Generation, ist der Riker. Und der hat das genau mal gemacht. Genau. Aber wie ist der richtig? Es gab doch auch, und warum komme ich auf Ripley? Jonathan Frakes. Frakes, ja, der gute aber Mann. Genau. Gab es das nicht auch nochmal einen Abklatsch davon? Ja, ja, ja, da gab es mehrere. Mit Ripley's Believe It or Not oder so? Nee, das ist was anderes. Also, das sagt man gar nicht. Ripley's Believe It or Not kenne ich jetzt nur als Show, in unter anderem in London, dass du da so reingehen kannst und Kuriositätenkabinettsmäßig die Sachen angucken kannst. Das muss ich mal nachschlagen, jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher. Aber vielleicht verwechsle ich das gerade auch. Ich habe hier einen Haufen tote Leute und das, was sie kurz vor ihrem Tod gesagt haben. Und was machen wir jetzt mit ihnen? Vergraben wir sie? Nee. Wir hören ihn zu? Wir hören ihn zu. Als erstes habe ich jetzt die Stimme dann, Ebert? Nein. Das wird wie eine verstellte Stimme, weil ich habe die Zitate alle auf Englisch. Das wird jetzt da breche ich mir jetzt die Zunge. Ja. So, bitte werft nicht mit Stein. Folgen die jetzt einem gewissen Ranking oder einem gewissen Muster? Ja, das wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich noch eine schöne Top 10 draus machen, aber dafür hat mir gestern echt einfach die Zeit gefehlt. Deswegen, okay, warte, dann mache ich dir die Top 10 draus. Ja, es wird so eine lose vielleicht, ich weiß nicht, 15, 16. Top 27. sag mir einfach, wie viele ich weiß, du hast. Ich weiß es nicht. Soll ich die jetzt wirklich zählen? Dann fangen wir doch so an. Top N. Top Ein N. Platz N. Top N plus 1. Ja, Platz N. George Apple. Apple a day keeps a doctor away. So ähnlich. Der landete auf dem elektrischen Stuhl für den Mord an einem Polizisten. Und das, was er kurz vorher noch gesagt hat, war: Well, gentlemen, you're about to see a baked apple. Ein Bratapfel sozusagen, ein bisschen. Könnte ich so einen Tusch haben nach jedem. Ich könnte hier unseren Ding einspielen. Nein. Ich habe den mega Letterman-Vibe gerade, der hat auch immer diese Top-Ten-Listen am Schluss im Monolog-Folie. Platz N plus 1. Erskine Childers. Was ist denn das für ein Name? Ein irischer. Ist es ein Hippie? Nein. Ein irischer. Erskine. Nicht Erskine. Ich habe Earthkind. Earthkind, ja. Ach so, entschuldige. Ja, das ist meine Aussprache. Ich sag doch, das wird schlimm jetzt. Erschießungskommando für den illegalen Besitz einer automatischen Waffe. Und der hat schnell noch gesagt, take a step forward, lads, it will be easier that way. Also tretet einen Schritt vor. Das habe ich schon verstanden. Dann trefft ihr mich auch. Aber das ist ja nicht, das wird sich. Oh Gott, ey, du bist so kritisch. Was? Nein, aber das davor war der Kracher, aber das fand ich jetzt irgendwie. Können wir das als N-1 bezeichnen? Ach, Crime, der kritische Podcast. Es muss ja noch ein bisschen Steigerung drin sein. Okay. Yeah. Okay. Platz N plus 2. Vielleicht kann ich ja James French erheitern, der auch auf den elektrischen Stuhl kam für Mord. French und Fries. Sehr gut. Sehr gut, Philipp. Er war der Letzte in Oklahoma, der die Todesstrafe erlitt. Und er hat gesagt, how about this for a headline for tomorrow's paper, French Fries. Ach, Mann, echt, wie geil. Ach, da kann er jetzt lachen, oder was? Ja, aber das hat ja auch der Philipp gesagt. Der ist so naheliegend und da lacht er. Platz N plus 3. Francis Two-Gun Crowley, der auch für Mord auf den elektrischen Stuhl kam, der wurde gefasst nach einem zweistündigen Schusswechsel mit der Polizei. Hat er zwei Kanonen? Wahrscheinlich. Deswegen hat es auch 2 Stunden gedauert. Ja. Kommt wahrscheinlich so ein Kalauer wie, na mal schauen, ob ihr mich jetzt trefft. Nein, der hat gesagt, you sons of bitches, give my love to mother. Fand ich schön. Ich fand ihn schön. So, das ist so. Ihr Arschlöcher, schöne Grüße an Mama. Platz N plus 4. Leute, ich sehe schon, das funktioniert so mit dem N euch. Plus finde ich total witzig, wenn ich das mal sagen darf. Das findest du witzig? Ja. Oh Mann, ey. Ich habe einen absurden Humor, das sollte unterdessen rausgekommen sein. Dann gefällt dir der garantiert. Thomas J. Grasso, der die Giftspritze für Doppelmord gekriegt hat. Also der hat eine 87-Jährige und einen 81-Jährigen für, ich weiß nicht, unfassbar wenig Dollar erstochen. I did not get my SpaghettiOs. I got Spaghetti. I want the press to know this. Okay, das finde ich wirklich witzig. Platz N plus 5. Jetzt wird es ein bisschen wirr. Eileen Wuornos, das ist die aus Monster. Ach, okay. Ja. Ach, wo Charlize Theron den Oscar gekriegt hat. Die hat die Giftspritze für Serienmord gekriegt. Spoiler! Okay, ich habe das Filmende gespoilert. I'd just like to say I'm sailing with the Rock and I'll be back like Independence Day with Jesus, June 6, like the movie. Big Mothership and all, I'll be back. Also sie hat einfach wirr irgendwelche Filme und Filmzitate aneinandergereiht. Ein Grund, diesen Film endlich mal anzuschauen. Kam das in dem Film, wo du kennst ihn nicht? Ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Ich auch nicht. Welchen? Hier, Monster. Monster. Ah, okay. Platz N plus 6. Ich glaube, ich spare mir den. Der Dominik würde ihn nicht gut finden. Jetzt, ich komm, kriegst Mitleidslacher. Aber vielleicht finde ich ihn gut. Johnny Frank Garrett Senior. Da noch keine Lachen? Okay. Giftspritze für Vergewaltigung und Mord? Auch nicht? Entschuldigung, der war echt makaber. I'd like to thank my family for loving me and taking care of me and the rest of the world can kiss my ass. Das ist immerhin nett. Ja, ich finde es schon schön, so abzutreten, weil das ist so, du hast in der letzten Folge gesagt, es gibt so Dominik-Fragen. So, ja, jetzt stelle ich dir die Dominik-Frage. Was wären deine letzten Worte? Nein, das überlegst dir, ich frage dich am Ende nochmal. Okay. Wenn ich daran denke. Grover Cleveland Redding. Ist N plus 7. Da kam an den Galgen, weil er zwei Leute erschlagen hatte. Und der hat gesagt, I have something to say, but not at this time. Kann man machen. Der Philipp möchte nur noch hier raus. Nee, alles gut, alles gut. Okay, dann Platz N plus 8. Jimmy L. Glass. Elektrischer Stuhl für Mord. Der hat gesagt, I'd rather be fishing. Den kannte ich aber tatsächlich schon. Der ist relativ bekannt, ja. Ich wäre jetzt gerne. Ich wüsste aber gar nicht, woher eigentlich. Weiß ich auch nicht, aber den habe ich auch schon mal irgendwo vorher. Da gab es noch Gary Gilmore, der ist Platz N plus 9. 1977 für Raubmord erschossen wurde. Der hat einfach gesagt, let's do it. Finde ich auch sehr. Auf den Punkt. Finde ich motivierend so, ja. Den Leuten nochmal richtig Zuversicht. Die zittern ja schließlich auch, ja, und schlottern mit den Knien. Platz N plus 10. Halt, Moment, noch ein Funfact zu dem. Platz N plus 9. Der hat die Hornhäute seiner Augen zur Transplantation freigegeben und gespendet. Und das hat wiederum einen Songwriter inspiriert zu einem Punk-Song. Also ich kenne ihn nicht, vielleicht kennt ihr ihn. Gary Gilmore's Eyes. Und wie wurde er hingerichtet? Erschossen. Okay. Also die Hornhäute haben vielleicht. Bei sehr, sehr vielen anderen Todesarten kann ich mir halt nicht vorstellen, dass das da noch zu verwerten ist. Ja, so elektrischer Stuhl ist wahrscheinlich mit den Augen dann nicht mehr so. Platz N plus 10. Barney Olwell. Der kam an den Galgen und der hat gesagt, I don't know as I've got anything to say. I'm going to be hanged and I don't want to make a stump speech. Das ist in unserem Sinne hier. Einfach jetzt nicht noch dumm rumschwallen. Ja. Platz N plus 11. Karl Panzram. Der kam an den Galgen für Serienmord im Jahr 1930. Der hat gesagt, hurry up, you hoosier bastard. I could hang a dozen men while you're screwing around. Husch, husch. Immer alles besser machen können. Platz N plus 12. Ned Kelly. Den habe ich eigentlich nur aufgenommen, weil man den vielleicht auch schon mal gehört hat. Der war ein Widerstandskämpfer in Australien. Der hat sich gegen die Kolonialbehörden aufgelegt. So ein australischer, ich glaube, ist ein Volksheld, oder kann man so sagen. Ja. Der hat gesagt, such is life. Was ich auch schön finde, weil das life is life. So ist das Leben, ja, oder halt eben nicht. Platz N plus 13. Robert Charles Towery, der hat die Giftspritze für Mord. Und das ist eigentlich mein heimlicher Favorit. Der hat gesagt, I love my family. Potato, Potato, Potato. Das habe ich aber auch schon mal gehört. Nicht? Den kannte ich noch nicht. Den finde ich schön. Platz N plus 14. Harry Harbord Breaker Morant. Der kam vor das Erschießungskommando für seinen bescheuerten Namen. Nein, für Kriegsverbrechen. Wow. Shoot straight, you bastards, and don't make a mess of it. Klare Ansage. Platz N plus 15. Da haben wir mal noch eine Frau, Mary Blandy, die kam an den Galgen für Arsengiftmord an ihrem Vater. Ohoho. Kennen wir irgendwoher? Im Jahr 1751. For the sake of decency, gentlemen, do not hang me high. Das ist gut. Die hat vermutlich einen Rock getragen. Ja, sehr schön. Platz N plus 16. Christopher Scott Emmett, der bekam die Giftspritze wegen, Zitat, Erschlagens eines Arbeitskollegen mit einer Messinglampe, damit er dessen Geld stehlen konnte, um Kokain zu kaufen. Mhm. Das ist ziemlich spezifisch. Ja. Tell my family and my friends I love them. Tell the governor he just lost my vote. Y'all, hurry this along. I'm dying to get out of here. Und jetzt kein Weiterzählen, Philipp, bitte. Das war tatsächlich das Ende. Das, waren die Top 17. Ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß als Philipp, der die ganze Zeit so ernst geguckt. Und ich muss mich auf die Stimme konzentrieren. Ach ja, genau. Ich habe mir tatsächlich überlegt, sehr gut, was ich gerne hätte. Und zwar, was wären deine letzten Worte? Ich würde tatsächlich den Spruch nehmen, den ich eigentlich für meinen Grabstein vorgesehen habe. Und zwar, guck nicht so blöd, ich wäre auch lieber am Strand. Okay. Und das schon beim, was wäre es dann, ein Erschießungskommando oder ein elektrischer Stuhl? Guck nicht so blöd, ich wäre auch lieber am Strand. Welche der Arten würdest du dir aussuchen, wenn du könntest? Was gibt's denn? Naja, was wir jetzt halt so hatten, Giftspritze, Köpfen. Gaskammer hat man noch nicht. Gaskammer habe ich auch noch einen rausgenommen, aber der war auch ziemlich eklig. Nee, Gas ist bäh. Köpfen. Ja. Guillotine. Ja. Das hat wenigstens ein bisschen Stil, ne? Und das geht schnell. Das geht schnell. Und das ist ziemlich sicher. Und das ist auch eindeutig, ja. Dann. Außer die Guillotine funktioniert nicht richtig. Ja, davon gehen wir jetzt mal aus. Also mein Grabstein-Favorite ist ja. Wenn die Franzosen eins können. Das ist ja, und jetzt, wo du weißt, dass sie von einem Herrn Schmidt gebaut wurde. Mein Grabstein-Favorite wäre ja, ich liege hier, ich kann nicht anders. Das ist auch gut. Den finde ich auch sehr schön. Ja. Philipp, möchtest du noch was loswerden? Mir fällt nur der von Badesalz ein. Überlasse ich dir die letzten Worte. Guck nicht so blöd, geh weiter. Auch sehr schön. Also, in diesem Sinne, guck nicht so blöd, hört weiter. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und schreibt uns vielleicht mal in die Kommentare, was euer Favorit wäre. Soll Game Over draufstehen oder irgendwas Nettes, nur der Name, gar nichts. Ein Zitat aus dem kleinen Prinz. Was war das denn, Dominik? Ich bin ein bisschen aufgestoßen. Nehmen wir immer noch auf. Ja, natürlich. Ist ein bisschen kurz hochgekommen. Das wäre auch ein Spruch. Oder meine Güte, der ist aber nicht gut eingepegelt. Oder mit Linux wäre das nicht passiert. Einfach so ein Absturz-Screen von 95 auf den Grabstein. So in Blau. Oh, hier ist etwas schiefgelaufen. Das ist echt gut. Oder ich muss Karl Klammer. Kann ich Ihnen helfen? Sie sind ja gestorben. Die Kreuzform. Kann ich Ihnen irgendwie weiter? Nee, voll. Stell dir mal vor, du kommst im Jenseits an und irgendwie, du siehst erst ein paar Wolken und plötzlich geht so eine Tür auf und es kommt Karl Klammer da raus. Sie sind also gestorben. Wie es aussieht, sind sie tot. Mit seinen ganzen hässlichen Freunden. Da gab es ja noch den komischen Zauberer und noch irgendwie tausend andere. Die Katze, ey, das war den Hund. Ey, zum Glück sind Mutter, wir aus dem die Alter Erde, raus. Die Erde gab es noch. Die Erde. Und ja. Menschen und Menschen lässt dann über Windows 10. Wenn die wüssten, wir hatten ja nichts. Also kannst du jetzt mal ein schnelles Ende bereiten, bitte? Ja, du, ihr müsst einfach nur aufhören zu quatschen, dann drücke ich auch auf Stopp. Gar nicht, mache ich gar nicht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Oh, ich habe noch Oliven im Kühlschrank, kannst du mich da bitte dran erinnern, dass ich die raus tue? Achso, ich habe jetzt gedacht, dass du eine noch isst, und zwar mit Stein. Oh, das ist... Um auf die letzte Folge zurückzugreifen. Ich muss an das T-Shirt meiner Frau drängen, wo drauf steht, nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Joghurt im Rucksack, sehr schön. Rumpfkluft. Mhm. Wieder jemand, der uns nicht sponsert. Warum eigentlich nicht? Vor allem, wie viele Marken haben wir hier? Also ich nehme jetzt das Headset ab, sonst wird es heute nichts mehr. Tschüss!